Kundgabe 5085. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.03.1951. Ich brauche euch. Sorge des Hausvaters für seine Knechte. Ich brauche euch. Die Not auf Erden ist riesengroß und kann nur behoben werden durch eure Mithilfe. Weil ich nicht mit meiner Allmacht einwirken kann auf die Seele des Menschen, sondern ihr freier Wille angeregt werden muss, wobei ihr mithelfen sollet. Die Not ist groß und ich habe nur wenige Mitarbeiter auf Erden, die dieser geistigen Not steuern wollen. Diese wenigen aber stehen unter meiner Obhut. Sie werden von meiner Vaterliebe umsorgt und niemals ohne Schutz sein. Wüsstet ihr, wie ich eure geistige Arbeit bewerte, ihr würdet nicht den leisesten Zweifel mehr haben an meiner väterlichen Fürsorge um euch. Ihr würdet euch nicht einen Augenblick ängstigen, sondern mit voller Zuversicht stets Hilfe erwarten in irdischer Not. Denn ihr sollt die geistige Arbeit ununterbrochen leisten, also werde ich auch dafür sorgen, dass ihr sie leisten könnet. Denn von dieser eurer Arbeit hängt vieler Seelen Hilfe ab, die anders ihnen nicht gebracht werden kann. Die Arbeit für mich und mein Reich wird auf Erden nur sehr nachlässig ausgeführt, denn selten nur wird die geistige Not in ihrer ganzen Größe erfasst. Wenige Menschen nur stehen in der Erkenntnis. Wenige Menschen nur wissen um den Sinn und Zweck des Erdenlebens und um Sinn und Zweck der Schöpfung. Wenige Menschen nur sind daher fähig, die Mitmenschen von diesem Wissen zu unterrichten. Und darum können nur wenige Menschen rechte Verkünder des Evangeliums sein, weil zu diesem Amt unbedingt gehört, dass der Verkünder selbst in der Erkenntnis steht. Daraus werdet ihr nun entnehmen können, dass ich überaus sorgsam wache über denen, die für ein solches Verkündeamt tauglich sind, weil sie von mir selbst jenes Wissen entgegengenommen haben. Die schon verbildete Lehre ist nicht vollwirksam als Rettungsmittel für die irrenden Seelen. Nur die reine Wahrheit kann ihnen einen Gewinn eintragen. Nur die reine Wahrheit ist das Mittel zur Behebung geistiger Not. Und wer nun durch seinen Willen und seine Liebe zu mir zum Wahrheitsträger geworden ist, der ist mir ein treuer Mitarbeiter, den ich wahrlich nicht verlieren will, weil ich auch die vielen noch irrenden Seelen nicht verlieren möchte, sondern sie noch zurückgewinnen will, ehe es zu spät ist. Ich brauche euch, ihr meine Mitarbeiter auf Erden, und sage es euch immer wieder, dass ich mir meine Lichtträger auf Erden ausbilde, weil sie an meiner Statt das Reich Gottes unter den Menschen aufrichten sollen. Dass diese Lichtträger aber in meinen Diensten stehen und also auch von ihrem Herrn betreut werden, in jeder Weise. Wer also für mich arbeitet, der soll keine irdischen Sorgen fürchten. Wer für mich arbeitet, der soll sich mir auch vollgläubig überlassen. Er soll wie ein Kind zum Vater aufblicken und immer gewiss sein, dass es auch wie ein Kind vom Vater behütet wird. Und die Stärke seines Glaubens wird ihm Ruhe geben, auch in jeder irdischen Not, die ich behebe, so es an der Zeit ist. Amen.